Neulich habe ich bei einem Blick auf meine Kontoauszüge festgestellt, dass mir mal wieder mein Rundfunkbeitrag abgezogen wurde. Und wahrscheinlich sollte ich daraufhin mit einem wohligen Gefühl nach Hause gehen, weil mir bewusst sein sollte, dass ich einen wertvollen Beitrag zur Kultur, politischen Bildung und einer unabhängigen Berichterstattung geleistet habe. Aber hat sich dieses Gefühl eingestellt? Nein. Und da geht es mir wie etwa 70% aller Leute, was allerdings nicht ausschließlich daran liegt, dass ich emotional unterkühlt bin, sondern vielmehr daran, dass es tatsächlich schon ein paar gute Gründe dafür gibt, dem Rundfunkbeitrag zumindest skeptisch gegenüberzustehen. Alter ZDF-Spruch, mit dem zweiten sieht man besser. Damit mir also kein Detail entgeht, werfe ich mal gemeinsam mit Bleilo 2 einen kritischen Blick auf die Situation. Ich meine, mit etwa 8 Milliarden Euro jährlich leistet sich Deutschland den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt. Und dazu muss fast jeder seinen Beitrag leisten, egal ob man das Angebot nutzt oder nicht. Außerdem zahlt zum Beispiel ein Altenpfleger genauso viel Rundfunkbeitrag wie ein VW-Vorstandsvorsitzender, was generell schon mal ein ziemlicher Witz ist und eine prozentual extrem ungleiche Belastung darstellt. Aber hey, NDR-Chef Lutz Marmor hat für so ein Gejammer eher weniger Verständnis. Er will lieber noch mehr und sagt, gute Programme kosten Geld. Da hat Lutz vermutlich recht. Mit Sendungen wie Brautalarm auf dem Land, Rote Rosen oder Sturm der Liebe tritt der gute Mann allerdings eindrucksvoll den Beweis an, dass auch schlechte Programme Geld kosten. Die Goldmedaille in der Kategorie Geldverschwendung kann wohl Thomas Gottschalk für sein 2012 ausgestrahltes Format Gottschalk Live einstreichen. Damals hat er 4,6 Millionen Euro erhalten und sollte dafür 144 Folgen seiner Sendung moderieren. Als wäre das nicht genug, wurde die Produktion von Gottschalk Live nach gerade einmal einem halben Jahr und 70 Folgen eingestellt, weil die Zuschauer einfach keinerlei Interesse gezeigt haben. Aber weil Gottschalk ein helles Köpfchen ist und sein Geschäftssinn ausgeprägter ist als seine Nase, hat er sich vertraglich geschützt und sich genau für so einen Fall zusichern lassen, dass er dennoch die volle Summe von 4,6 Millionen Euro erhält, obwohl er nur die Hälfte der Arbeit erbracht hat. Alter, wer hat diesen Vertrag ausgehandelt und woher nimmt dieser jemand seine Legitimation? Als würden auch nur 0,1% aller Beitragszahler so einem Abkommen zustimmen. Nun gut, was die Beitragszahler wollen oder nicht, scheint ohnehin eher an zweiter oder dritter Stelle zu stehen. Anders kann man sich nicht erklären, wie es einige Kanäle in das neue Jugendprogramm Funk geschafft haben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk will mit diesem Angebot ein paar Zuschauer zwischen 14 bis 29 für sich begeistern und fördert deswegen unter anderem auch einige YouTube-Channels, was an sich ja auch nicht die schlechteste aller Ideen ist. Aber dann ist da zum Beispiel der Kanal Auf Klo. Gut, in ihrer Beschreibung steht, dass es um Mode und Menstruation geht und ich begreife natürlich direkt, dass ich nicht unbedingt zu ihrer Zielgruppe gehöre. Dann sehe ich ihre mehr oder weniger sympathischen Gäste und merke, dass ich ganz bestimmt nicht zu ihrer Zielgruppe gehöre. Aber hey, immerhin wirkt das Ganze relativ harmlos, halt so ein bisschen alternativ, großstadtmäßig angehauchtes Mädchenzeug. Eigentlich ganz cool, bis man dann halt Beiträge wie diesen entdeckt. Gekränkte weiße heterosexuelle Männer. Ah ja, so verfolgt Funk also ihr Ziel, jungen Menschen eine Möglichkeit zur Orientierung zu geben. Mit der Förderung von Inhalten, deren Produzenten ideologisch schon ziemlich verblendet sind und Menschen je nach Hautfarbe, Sexualität und Geschlecht stigmatisieren. Eine Spitzenstrategie. Und das alles wird mit unserem Rundfunkbeitrag unterstützt. Bleilo 2 hätte ich mir eigentlich sparen können, denn die Probleme muss man nicht kritisch suchen, sondern sie springen einem direkt ins Auge. Ganz ehrlich, wer eher mittelmäßige Nachrichten liefert, ein unterirdisches Unterhaltungsprogramm produziert und unnötig Geld ausgibt, sollte sich nicht wundern, wenn die Beitragszahler eigentlich keine Lust mehr haben, so eine Arbeit zu unterstützen. Mehr Verantwortliche der Öffentlich-Rechtlichen sollten sich ein Beispiel an dem Intendanten des WDR nehmen und lieber mal ein paar Pläne vorlegen, wie sie sinnvoll schrumpfen könnten, anstatt Jahr für Jahr nach noch mehr Geld zu fragen. Also Freunde, bleibt logisch.